Als wäre das Leben in der Ära Trump nicht schon hart genug, setzen auch die Kinobesucher diese Woche voll auf Adrenalin. An der Spitze der Kinocharts nämlich stehen spannende Thriller, Actionabenteuer, Horror und Science-Fiction. Hartwig Tegeler setzt in seinen Filmtipps 5 Klassiker dagegen, in denen tatsächlich noch Geschichten erzählt werden, wenn auch solche von gestörten Familien. Würden Sie jetzt den Film starten? Meine eigene teure Familie, wie ich euch alle vermisst habe. Unsere ganze Familie endlich wieder beieinander. Was ja nun meistens nicht gut geht. Weder in der Literatur noch im Film. Lev Tolstois Klassiker Anna Karenina beginnt mit dem Satz: Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich. Jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise. Ein wunderbares Motto, hell und dunkel, dem es zu folgen gilt, in die lichten Höhen wie die schwärzesten Abgründe der Familienfilme. Platz 5. The Virgin Suicides von Sofia Coppola, 1999. 1970er Jahre Vorstadt, 5 streng behütete Töchter. Es beginnt mit einem Selbstmordversuch. Am Ende sind alle Cecilia, Lux, Bonnie, Mary, Therese tot. Sie waren 13, 14, 15, 16, 17. James Woods und Kathleen Turner als Elternpaar, das diese Familie zu einem Albtraumort gemacht hat. Sie wissen nichts über ihre Töchter, sie finden keinen Kontakt zu ihnen. Das Kleinbürgertum erstickt den Geist des Aufbruchs dieser Zeit. Wunderbar, dieser Film, getränkt tief in Melancholie. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen, gerade in diesem Land, über euch beide schockiert, empört und entsetzt sein werden. Platz 4. Rat mal, wer zum Essen kommt, von Stanley Kramer. 1967. Die Tochter aus weißer Oberschichtfamilie kommt mit einem Schwarzen zu Vater und Sohn. Sie will den Mann tatsächlich heiraten. Daddy, ich kann es dir nachfühlen. Für dich kommt das alles unverhofft und überraschend. Glaubst du, ich hätte erwartet, dass ich mich in einen Neger verlieben würde? Aber es ist so. Ein natürlich kitschiges Happy End, das Spencer Tracy in seinem Abschlussmonolog für seine Tochter und seinen schwarzen Schwiegersohn ins B rührselig, aber ergreifend besiegelt. Wie ich oder meine Frau darüber denken, darauf kommt es überhaupt nicht an. Das Einzige, worauf es ankommt, ist, was ihr füreinander empfindet und wie viel. Interessant, wie die Liebe in dieser Familie, in diesem Diskursfilm, über den Rassismus in der Gesellschaft und bei den wohlhabenden Draytons den Sieg davon trägt. Ein utopisches Familienbild. Eiskaltes Händchen sei so nett. Platz 3. Die Addams Family von Barry Sonnenfeld. 1991. Welch Wonne dieser durchgeknallten Addams-Familie bei ihrem Weg zu sich selbst zuzuschauen. Grausig, gruselig scheinen sie, gefährlich für die Nachbarn, aber doch ganz und gar bei sich selbst, weil jeder seine Absonderlichkeiten leben darf, die Lust am Morbiden oder die an der Gattin, wenn sie denn französisch parliert. Und was Gomez Addams, das Familienoberhaupt, nicht alles anstellt, um seinen Bruder Fester wieder im trauten Kreis begrüßen zu dürfen, darf er dann auch. Auf alles, was eine Familie miteinander verbindet. Auf die Wonnen, auf die Lustbarkeit, auf Menschenschlechterei. Welch Romantik im Skurrilen. Du bist Nami, nicht wahr? Ich bin das neue Hausmädchen. Platz 2. Das Hausmädchen von Im Sang-soo. 2010. Eine junge Frau aus einfachen Verhältnissen kommt zur Anstellung in ein begütertes Haus. Schicken Sie mir eine Karaffe Rotwein nach oben. Doch als das Hausmädchen vom Hausherrn schwanger ist, wird aus dem erlesenen Kammerspiel in diesen unheimlich luxuriös kalten Räumen ein Horrorfilm, in dem das barbarisch-archaische hervorbricht. Die Hausherrin und ihre Mutter nämlich unternehmen alles, um die Haushälterin zur Abtreibung zu zwingen. Das Blut muss rein bleiben. Die wehrt sich mit allen Mitteln, ganz ohne ist auch sie auf keinen Fall. Am Ende ist das störende Element des Hausmädchens ausgemerzt, die Familie wieder intakt, als perverse soziale Gemeinschaft, in der es nur um Macht und Gier geht. Platz 1. Der Eissturm von Ang Lee, 1997. Ein eindrucksvolles Familienbild über die 1970er Jahre, auch als Horrorfilm, aber viel, viel subtiler. Wie eine Familie versucht, sich zu orientieren in dieser Welt zwischen Vietnamkrieg, Watergate und Gegenkultur. Vater und Mutter wollen die Freiheit leben, die hier in der Zeit liegt. Alle sind dem Freiheitsversprechen, das proklamiert wird, innerlich nicht gewachsen. Fremdheit, Einsamkeit. Familie, die kein Schutzraum mehr ist, sondern Dampfkochtopf unterdrückter Sehnsüchte und Obsessionen. Dann kommt der Eissturm. Das Blitzeis und mit ihm der Tod. Und erst da dürfen sich Gefühle, Tränen zeigen, Verzweiflung. Aber es bleibt nur Leere. Hoffnung, Happy End, Nein. Thomas Vinterberg, der mit Das Fest einen mindestens ebenso verstörenden Familienfilm wie Der Eissturm gedreht hat, sagte einmal, die Familie ist nicht der Ort, wo die Wahrheit ist. Was, auch wenn man es vielleicht nicht gerne hört, was zu beweisen war.